Ein unerwartetes Wiedersehen. Einst hatte ein Wale lange Zeit bei einem armen Manne gewohnt, der sich immer möglichst dienstfertig gegen seinen Gast zeigte. Morgens war der Wale ausgezogen und erst gegen Abend wieder zurückgekehrt. Dabei hatte er immer ein kleines Säckchen mit Steinen mitgebracht. Diese nahm er dann auch, wenn er wieder heimreiste, mit in seine Heimat. Einst nahm er jedoch für immer von seinem Wirte Abschied. Er gab ihm einige Goldstücke. Auch sagte er, dass er wünsche, ihn oder seine Kinder einmal bei sich zu sehen. Nun trug es sich später zu, dass einer seiner Söhne mit der kaiserlichen Armee nach Italien kam. In einem Treffen verwundet, musste er den Abschied nehmen. Da er aber in der Nähe der Stadt Venedig war, bekam er Lust, diese Stadt zu sehen. Als er nun daselbst gegen Mittag anlangte und an einem Kanal stand, den er hinabgefahren wäre, wenn er nicht die Kosten gescheut hätte, kam ein vornehmer Herr. Dieser wollte sich übersetzen lassen. Er bemerkte den ausgedienten Soldat, sah ihm scharf ins Gesicht und fragte ihn, ob er nicht aus dem sächsischen Erzgebirge sei und so heiße. Der Soldat bejahte die Fragen. Darauf nahm ihn der unbekannte Herr mit sich zu nach Hause. Hier fragte ihn dieser, ob er ihn nicht mehr erkenne. Nein, antwortete der Soldat. Nun, so will ich dir jemanden bringen, entgegnete er, den du gewiss kennen wirst. Dann ging er zum Zimmer hinaus. Nach einer Weile kam er in der alten, zerrissenen Kleidung zurück, die er gewöhnlich auf seinen Reisen getragen hatte. Nun erkannte ihn auch der erstaunte Soldat. »Siehst du«, sagte jener, »dies schöne Haus und ein ansehnliches Gut habe ich mir aus den Steinen erworben, die ich in eurer Gegend aufgelesen habe.« Er bewirtete den jungen Menschen aufs Beste, ließ ihn Kleider machen und behielt ihn einige Wochen bei sich. Bei seiner Abreise schenkte er ihm für sich und seinen Vater einige hundert Taler.